Bericht vom Großvater. In Julinächten mit schwacher Gravitation, wenn sein Friedhof über die Mauer tritt, kommt der tote Schuhflicker zu mir, der Großvater, der vielgeprügelte Alte. Mein Großvater starb, als ich 17 war. Meine Mutter sagt von ihm, er war nie krank, nur zuletzt im Kopf nicht mehr ganz richtig. Heute, 5 Jahre später, weiß ich, was da nicht richtig war. Sein Vater starb früh. Für das Begräbnis des toten Ernährers, der Platz in der Erde ist nicht umsonst, musste ein Schrank verkauft werden, ein Erbstück. Die Mutter mit dem Kind allein brachte ein Jahrzehnt an der Nähmaschine hin, bei schlechtem Licht Hemden nähend, so dass sie im 10. Jahr zuerst das Nadelöhr, dann das halbfertige Hemd, ganz zuletzt das Licht nicht mehr sah. Der Doktor empfahl die Operation, brachte jedoch das Geld dazu nicht mit, so musste die Operation unterbleiben. Mein Großvater sorgte für die Blinde wie für ein Kind bis in sein 14. Jahr, dann starb sie. In der Lehrzeit bei einem Schuster arbeitete er um ein Taschengeld, hungerte, was er gewöhnt war, und wurde geschlagen. Der Meister, Stein geworden durch eine Lehrzeit unter gleichen Bedingungen, gab seine Erfahrungen weiter. Der Geschlagene lernte die Schläge hinnehmen, bestenfalls auch zu schlagen, nicht in der richtigen Richtung zu schlagen. Er war kein tüchtiger Mensch. Er wurde nicht einmal Meister, da die Prüfung Geld kostete. Er wurde Arbeiter in einer Schuhfabrik. 20 Jahre alt heiratete er. Seine Frau war die Tochter eines reichen Bauern, brachte aber in die Ehe nichts mit, weil der Bauer gegen die niedrige Verbindung etwas hatte. Er, früh geübt in der Kunst des Hungerns, war der Frau ein guter Lehrmeister und sie lernte gut. Sie hatten 10 Kinder, 2 starben früh, 8 konnten sie durchbringen. Meine Mutter gebraucht, wenn die Rede auf ihre Kindheit kommt, gern das Gleichnis vom Salzhering. Er hängt an der Stubendecke an einer langen Schnur tief herab. Er muss immer eine Woche vorhalten. Er wird nur am Lohntag erneuert. 3-mal täglich zieht die Prozession der Esser, jeder ein bisschen an ihm vorbei. Nach dem Bankrott der Schuhfabrik im Ersten Weltkrieg fand mein Großvater Arbeit beim Brückenbau. Nach einem Arbeitsunfall, Sturz vom Gerüst in das steinige Bett des wasserarmen Flusses, wurde er wieder entlassen. Es stürzten vom gleichen Gerüst kurz nacheinander noch 3 Arbeiter. 2 wurden entlassen, der 3. starb am Ort. Die 2 prozessierten, die Baufirma hatte an den Gerüsten zu viel Holz gespart und musste zahlen. Dem Toten wurde Fahrlässigkeit nachgewiesen. Mein Großvater, aufgefordert ebenfalls zu klagen, sagte, ich will keinen Streit. Noch 20 Jahre nach dem Unfall schmerzte ihn der Rücken heftiger, wenn das Wetter umschlug. Er sagte dann, alles hat sein Gutes. Für ihn hatte alles sein Gutes. Gezwungen, trockenes Brot zu essen, lernte man es schätzen. Arbeitslos hatte man Zeit, nach Pilzen zu gehen. Im Akkord blieb keine Zeit für Gedanken, die doch nur Unruhe machten. Wenn Krieg war, hatten alle weniger. Die reicher gedeckten Tische wurden ihm nicht gezeigt, er hätte sie auch nicht gesehen, wären sie ihm gezeigt worden. Er stand sich gut mit den Besseren. Besser, das hieß kein Arbeiter. Die Unternehmer am Ort, durchweg volksverbunden, ließen sich gern auf der Straße sehen, im Gespräch mit einfachen Leuten, besonders mit Älteren. In der unruhigen Zeit nach 1918, als auch in Sachsen die Arbeiter um ein besseres Leben kämpften, flickte er die Schuhe der Streikenden wie der Streikbrecher, der Verräter wie der Tapferen, billig wie kein anderer. Seine Werkstatt war eine Ecke der Wohnküche. Damals fing er auch an, in die Kirche mitzugehen, wenn die Frau ihn darum bat, obwohl er sich daraus nichts machte. Nachdem die Kinder versorgt waren, trank er samstags. Es kam ihm billig, da er nichts vertrug. Er war nicht für Hitler. Als es gefährlich wurde, nicht für Hitler zu sein, sagte er, wenn ihm etwas gegen den Strich ging, der Hitler weiß das nicht. Und als mein Vater zum 2. Mal im Gefängnis war, weil er sich mit der Neuordnung nicht hatte abfinden können, Warum hält er den Mund nicht? Man muss den Mund halten, es wird verlangt. Ich weiß noch, dass ich, 8-jährig, bei ihm in den Ferien eines Tages ein gutes Dutzend Nägel in den Fußboden schlug. Als mein Großvater dazukam, zog er sie heraus, versuchte sie wieder gerade zu klopfen, sagte aber nichts. Damals wurde Eisen schon wieder gebraucht für die größeren fliegenden Nägel, bestimmt lebende Haut zu durchschlagen, nicht gegerbte. Einfache Nägel waren rar. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in den ersten Monaten der Not, geschah das Unfassbare. Mein Großvater, sein Leben lang geduldiges Zugtier, verlor, als es zu Ende ging, die Geduld. Aus den Briefen seiner Frau an meine Mutter nach Mecklenburg sprach die Furcht vor Gott, der den Mann strafen könne. Sie schrieb, er versündige sich. Sie sagte sich los von ihm, damit sie nicht mitgestraft würde. Daran war nichts Verächtliches, für sie gab es die Hölle. Die Geschwister meiner Mutter nahmen den Fall eher komisch. Der Älteste schrieb, Vater ist, es muss gesagt werden, nicht mehr ganz richtig. Deswegen denkt er nur an sich, als ob er allein auf der Welt ist. Zum Beispiel hat er sich in den Kopf gesetzt, er will Butter essen. Dabei hat er doch, als es Butter gab, nur Margarine gegessen. Es ist zum Lachen, er ist wie ein Kind. Er glaubt es ihr einfach nicht, dass sie die Butter nicht kriegt für ihr Geld. Er sagt, sie will nicht, sie ist geizig, sie gönnt ihm nichts. Mutter leidet darunter. Er schimpft mit ihr, was er doch nie getan hat. Dabei war er früher so bescheiden. Ich war immer ein guter Arbeiter, sagte er damals oft. Da muss es mir doch gut gehen jetzt im Arbeiterstaat. Er verstand nicht, dass Geduld nötig war, um die Folgen der Geduld zu beseitigen. Zu viele hatten zu vieles zu lange geduldet. Ich sehe ihn noch mit seinem faltigen Kindergesicht, sinnlos zufrieden, später, als es zu Ende ging, erstarrend zu der mürrischen Grimasse eines abgeschminkten Spaßmachers, ihn, meinen Großvater, sächsischen Arbeiter, gestorben 1946, 75 Jahre alt, ungeduldig an den Folgen der Geduld.